Erzählen. Wie sind wir dazu gekommen? Dann lernen Sie auch vielleicht, wie funktioniert so etwas wie Blue Economy Projekte. Wir sind keine Consultants. Was passiert ist, die Ayumi hat mit die Ute Schaub, ist mit Ute Schaub nach unserer Konferenz gekommen, Weltkonferenz in Madrid, und dort hatten wir einen Nachmittag reserviert für Frauen und Frieden. Wir schaffen wir Frauen und Frieden und die Rolle, die Ute Schaub in ihrer Gruppe, und da war die kleine Ayumi dabei. Und die hat sich vorgestellt als Künstlerin. Sie ist ja auch Künstlerin. Die hat die Kunst, um Kaka umzusetzen in schwarze Erde. Das ist eine Kunst. Und sie hat es auch dargestellt als ein Kunsterlebnis. Und das hat mich so fasziniert. Wie ist es überhaupt möglich, dass man mit Exkrementen von Menschen eine Erfahrung aufbaut und man denkt, das ist ja Kunst? Und dank dieser Erfahrung sind wir angefangen mit dem Dialog. Da war auch Heiko Piplo dabei, der immer wieder redet über schwarze Erde und Terra Preta. Peter, du bist auch dabei mit dir. Bei dir zu Hause haben wir über Terra Preta schon vor 4 Jahren geredet. Aber das war alles klar und bekannt. Aber das war diese junge, kleine japanische Dame in Madrid, die die Klarheit bei mich im Kopf gebracht hat. Das ist eine Riesenchance für die Menschheit. Und ich habe 6 Kinder. Das letzte Bild, das da war, da waren 3 von meinen kleinen Buben. Sie stellen mal vor, ich bin ja schuldig, nicht nur an Palmöl, ich bin auch schuldig an viele von diesen dreckigen Windeln, die am Ende des Tages auf die Mülldeponie geschickt worden sind. Und wenn ich das von die Ayumi mitbekommen habe, dann war es mir ganz klar, eine von unseren neuen großen Projekten muss ja in Berlin stattfinden, muss ja mit Windel sein, und wir haben dann ausgetauscht. Den Film, den Sie gesehen haben, ist in Berlin. Sie können später mit Ayumi reden, mit den Personen, die daran teilgenommen haben. Es ist ja eigentlich unvorstellbar, aber es funktioniert sehr gut in Berlin, einfach als wo dann auch, dass den Menschen, die die Windel umsonst bekommen, die müssen diese Tonne mit Windeln auf eine Zentralstelle bringen. Aber wenn wir mal die Überprüfung gemacht habe, wenn man 100 Eltern hat mit Kindern, dann hat man einen Diameter von ungefähr 800 Meter. Das bedeutet, man muss am schlimmsten, wenn es überhaupt schlimm ist, aber am schlimmsten müssen sie 400 Meter spazieren, um diese Tonne abzuliefern und eine neue Tonne zu bekommen. 400 Meter! Es geht noch, ne? 400 Meter. Aber dann sagen wir, sollten Sie bitte doch auch noch Ihre Küchenabfälle mit einem Bioplasttüten mitbringen, weil wir brauchen auch diese Küchenabfälle. Und dann hat die Ayumi, dank, wo ist Peter Thomas, Piotr, ist sie nicht da, der Piotr? Ah, die Tochter ist da. Ah ja, die Tochter ist viel besser. Na, selbstverständlich. Wenn der Piotr mich dann zum Botanischen Garten geführt hat, und wo wir dann mit Heike Piplo des Bundesministerium Umwelt, dass wir angeschaut haben, wie ist es überhaupt möglich, dass wir nicht kompostieren, sondern schwarze Erde herstellen, dass wir eine schwarze Erde haben mit 30-35% Holzkohle drin. Das heißt, wir haben endlich mal Kohlenstoff im Boden. Das ist, was unseren Boden so am meisten braucht. Dann war es mir klar, dass diesen Kreislauf lokal funktioniert. Aber dann haben wir ein Studium gemacht und wir haben alle Initiativen von Windeln, Biowindeln, Kompostwindeln, alles haben wir analysiert über die letzten 25 Jahre in ganz Europa, und ein Unternehmen hat 25 Jahre überlebt. Alle anderen sind pleite gegangen. Alle. Das bedeutet, wenn man das Geschäftsmodell der Procter & Gamble-Logik nachahmen würde, dann geht man kaputt. Dann wird man nicht geliefert, dann wird man ein LKW gestohlen, dann hat man so mal ein Problem hier und da mit Zulieferung. Zoll hat eine extra Frage gehabt und dann kann man mal nicht liefern und das ist ja so schade. Jetzt habe ich meine 400 Bioladen zusammen und ich kann 6 Wochen nicht liefern. Es ist unglaublich, all diese 82 Unternehmen, es gibt eine Ausnahme, die jetzt 26 Jahre überlebt, das ist Natti aus Schweden. Das sind die einzigen, die 26 Jahre überlebt haben. Und das ist, weil die schwedische Dame Marlene, die, ja, wie nur eine Dame das machen kann. Es tut mir leid, meine Herren. Nur die Damen sind so klar, wir müssen es schaffen. Und die Marlene, die ist jetzt, würde ich so sagen, müde. Müde warum? Weil nach 26 Jahren ist ihr Anteil in diesem Windelgeschäft 0,00001%. Den Markt nimmt es nicht auf. Und warum nicht? Weil das Modell, um Kiefer genetisch manipuliert in Indonesien wachsen zu lassen und die dann umzuwandeln in diese Rohstoffe, die dann mundial transportiert werden. 90% von Windeln in Deutschland sind importiert, eingeführt. Meist aus Indonesien. Stellen Sie sich mal vor, da gibt es ja hunderte, tausende Hektaren Wald, die werden ja nur aufgeforstet, um das abzuhacken und dann in Windel umzusetzen. Und das geht bei uns direkt auf die Mülldeponie. Und so haben wir dann gesehen, wenn wir das Geschäftsmodell der Procter & Gamble und Kimberly Clark und die anderen nachahmen würden, dann gehen wir kaputt. So haben wir die Idee gehabt, in Las Gaviotas geben wir das Wasser für umsonst. In Gaviotas brauchen wir niemand dafür zu zahlen und wir haben doch einen Kost, um das in die Flasche zu stecken, um lokal zu verteilen. Und dann haben wir, immerhin haben wir gesagt, es ist sehr wichtig, dass der Mensch Zugang hat zu Wasser. Und wo verdienen wir dann Geld? Ja, mit unserem Biodiesel. Und wenn wir Geld verdienen mit Biodiesel, können wir doch ohne weiteres das Trinkwasser zahlen. Oder brauchen wir ein Corporate Social Responsibility Program? Nein, das brauchen wir nicht. Das Geschäft ist basiert auf Social Responsibility. Und dieses Spiel haben wir dann im Kopf gehabt und meine Erfahrung mit jetzt 26 Jahren Wasser umsonst, Wasser als ein Gemeingut in Kolumbien, hat mich die Idee gegeben, wir machen die Windel umsonst. Was in die Windel steckt, das können Sie draußen sehen. Ich werde nicht in die Technik gehen. Wir haben alle Rohstoffe, die wir in die Windel verwenden können, haben wir da draußen liegen. Open source we are. Ich möchte ja, dass ja allen das kopieren. Aber das Geschäftsmodell muss funktionieren. Und das war die große Frage von 6 Leuten innerhalb von 2 Minuten. Und wo verdiene ich dann Geld? Naja, man muss ja auch noch die Füße auf dem Boden haben. Wo verdient man dann Geld? So geht es jetzt los. In Berlin haben wir als Referenzpreis, dass für jeden Baum 5 Euro für 5 Euro verkauft wird. 5 Euro pro Baum, ein Kind, 1.000 Bäume, 5.000 Euro. 10 Familien, 100 Familien zusammen, 500.000 Euro. Und wir haben dann nachgeprüft und die Gelder sind zur Verfügung. Es gibt ja Städte, die Bäume einkaufen. Es gibt ja Unternehmen, die haben CSR-Programs und die kaufen ja Bäume ein. Es gibt ja Bäume-Initiativen, ja, sehr viele, aber bitte mit schwarzer Erde von meinem Kind, mit dem Pipi und der Kacke von meinem Sohn und meiner Tochter. Das gibt den Leuten einen klaren Einblick. Und dann haben wir die Gesamtfinanzanalyse gemacht. Dem Baum, der heute einen Apfelbaum, eine von diesen 10 genetisch kontrollierten Sorten, die jetzt in Deutschland verkauft werden, den billigsten davon ist 6,5 Euro, so wegen Runde. Blue Economies, wir sind billiger. Das heißt, der Baum ist billiger als der genetisch kontrollierte Apfelbaum und wir können dank diesem Zalf, gibt es die Möglichkeit, 500 verschiedene Sorten Äpfel zu haben. Vielfalt macht Spaß. Aber es ist nicht nur Vielfalt, das Spaß macht. Vielfalt erlaubt uns, diese Ernteperiode nicht auf 6 Wochen zu beschränken. Jetzt können wir mit diesen 500 Sorten Äpfeln können wir sicherstellen, dass während 5 Monate frische Äpfel zur Verfügung stehen vom Baum. Das ist etwas anderes. Das ist, was ich nenne City Design. Das neue Design von einer Stadt. Und deswegen brauchen wir auch Zugang zu Bürgermeister und so weiter. Aber das Schöne ist, dass wir uns die Klarheit haben, der Preis von einem Baum ist billiger, als was man heutzutage auf dem Markt bezahlt. Aber 5 Euro, ich wiederhole, 100 Kinder, 500.000 Euro. 1.000 Familien sind 5 Millionen Euro. Haben Sie sich mal vorgestellt, wie viel Geld Procter & Gamble damit verdient? Es ist nicht, dass wir so Riesenhaufen Geld verdienen. Es ist, dass das System, das heute besteht, ist bereit, so viel zu zahlen, um diesen Luxus von Windeln zu haben und diese Windeln auf die Mülldeponie schicken zu können. Dafür zahlen wir. Und das sind bestehende Geldströme, die lokal zur Verfügung sind, aber am Ende des Tages nach Indonesien und nach Amerika fließen. Diese Geldströme möchten wir lokal, in die lokale Ökonomie haben. Aber das ist das große Vorteil. Diese 5 Euro sind nicht die Verantwortlichkeit von einer Familie, die dann 5.000 auf den Tisch legen muss. Aber wenn man 1.000 Familien zusammen hat, dann findet man schon den Weg, um mal diese Bäume anzupflanzen. Aber welchen Grundstück? Wir brauchen ja Platz. Stell dir mal vor, Berlin, 2,5 Milliarden Bäume in 25 Jahren. Weil in Berlin sind 109.000 Kinder mit Windel. Wussten Sie das? 109.000 Kinder mit Windel. Und diese Geld- und Stoffströme müssen dann neu orientiert werden. Aber dann haben wir jetzt nicht in Berlin die Chance gehabt, aber in Paris, wo ich morgen bin, habe ich die Chance gehabt, dann die Pariser Oberbürgermeisterin zu fragen, was ist es Ihnen wert, wenn 5% der Mülldeponie jetzt nachgenutzt wird als Rohstoff, um Bäume anzupflanzen. Das sind Millionen Euros. 5% bedeutet für Stadt Paris zwischen 10 und 12 Millionen Euro. Ja, das ist mein Geld jetzt. Das ist meines. Weil diese 12 Millionen sollten wir verwenden. Und dann haben wir Ziele, jetzt morgen in Paris, besprechen wir Ziele mit Paris, um das runterzubringen. Aber Paris, ja, Frankreich, top down, hä? Frankreich ist nicht so demokratisch wie Deutschland und sind sicher keine Berliner. Und in Paris, wenn die Oberbürgermeisterin entscheidet, dann springen alle auf und sagen, danke, dass Sie das für uns entschieden haben. Aber was ist das Vorteil in Paris? Les Crèches, die Kindergarten, die Kinder, die Tages... wie heißt das auf Deutsch? Tagesstelle. Die Tagesstelle in Berlin, die sind ja unabhängig, aber in Paris wird das von Oberbürgermeisterin entschieden. Und die kaufen sich jetzt 200.000 Windel an. Oh, jetzt brauche ich Bodyguards. Ja, ja, weil ich hoffe, morgen nach Hause zu fahren und zu sagen, wir liefern 200.000 Windel pro Tag in Paris. Aber wir liefern die umsonst. Ja, wir machen keinen Wettbewerb. Wir liefern die umsonst und wenn 200.000 von diesen Windeln umsonst jeden Tag abgeliefert werden, wie viele Geschäfte haben wir jetzt? Wie viele Unternehmen brauchen wir? Für jede 2,9 Millionen Windel brauche ich eine Fabrik, eine Lokalfabrik. Und das ist, wo Professor Seliger anarbeitet. Und das heißt, wir brauchen die Maschinen. Das heißt, wir bauen Industrie auf, statt diese hochautomatisierten Maschinen, die sogar keinen Bioplast aufnehmen können. Die sind designt, um nicht zu funktionieren mit Bioplast. Und deswegen hat man immer mit Bioplastherstellung die Probleme gehabt mit Bioplastwindel. Weil die Maschinen funktionieren nicht. Jetzt würden wir die Maschinen nur für Bioplast haben. Und diese Entwicklung gibt uns die Chance zu sehen, dass wenn 1.000 Kinder zusammenkommen, haben wir eine lokale Fabrik, wo man 2,9 Millionen. Und der Aufwand davon ist 100.000 Euro. Wenn 1.000 Familien zusammensitzen, finden Sie dann 100.000 Euro? Das ist kein Problem. Wenn man entscheidet, man will diese Windel haben, um Bäume anpflanzen und die Stadt eine neue Zukunft zu geben, sodass in einer Generation alle Kinder und alle Muttis ja umsonst Früchten bekommen. Umsonst. Frei. Bitte doch. Wir verdienen so viel Geld mit den Maschinen, verdienen Geld mit diesem Verkauf von Äpfeln. Warum müssen wir noch mehr verdienen? Können wir das nicht umsonst geben? Die Stadt muss endlich mal ein Community haben. Und was ich auch gelernt habe mit Ayumi, wenn diese Familien jeden Samstag sich treffen, was passiert dann? Nach ein paar Monaten kennt jeder den Namen von jedes Kind. Wissen Sie, was passiert in einer Gesellschaft? Wenn die Familien, die Leute kennen Namen von allen Kindern in der Gegend, das ist, was Freude gibt. Und dann redet man über was? Windeln, ja selbstverständlich, Kleidung, Spielzeug, Schlafen oder nicht schlafen. Man redet über die Dinge, die wichtig sind ins Leben, und dann kann man eigentlich wirklich die Community schaffen. Aber die Community ist dann auf Basis von 500.000 Euro. Und dann hat auch die Ayumi die Erfahrung bekommen. Die Leute sagen, ich will es nicht umsonst, ich will sowieso zahlen. Ich kann es zahlen, ich will zahlen. Wir haben die Gelder extrapoliert. Wenn es überhaupt so ist, dass die Leute jeden Monat zahlen, was die gerne zahlen möchten, freiwillig, dann haben wir nach 25 Jahren für 100 Familien eine kleine Genossenschaft, die hat ja dann 1,2, 1,5 Millionen Euro an Kapital. Wir ändern das Banksystem. Jetzt haben jede 100 Familie eine Reserve aufgebaut für die nächste Generation von 1,2 Millionen Euro, nur weil man das nicht leiden kann, dass die Windeln umsonst sind. Das ist Community. Und so schafft man Resilience, die Kraft der Community, um ein Problem wirklich zu widerstehen. Das kommt ja von einer Basisdemokratie. Aber diese Basisdemokratie braucht Unternehmer. Man muss das unternehmerisch, jede 100 Personen braucht ja eine kleine Gruppe, die das unternehmerisch anfasst. Wir sorgen dafür, dass die Windeln produziert werden können. Wir machen lokal eine Assemblage von diesen Windeln. Aber wir sind ganz am Anfang. Wir wissen das einfach, dass das los ist. Dann werden Hunderte, Tausende von guten Ideen kommen. Die Leute werden sich mal eindenken, was kann ich ja hier noch tun? Und Sie können schon vorstellen, welche Ideen ich habe. Was würde ich als Zusatzstoff an die Windel? Kaffee, eins. Pilze. Ja, selbstverständlich, weil ich möchte ja gerne, dass die Pilze, dank dem Professor Professor Weiß von Tübingen, der hat dann gesagt, aber wenn Sie das machen, dann muss darunter Pilze rein, weil dann können wir schon das abbauen. Und dank die Pilze haben wir viel schneller Therapeuten nicht in einem Jahr, aber Therapeuten in 6 Monaten, weil wir die Kräfte der Pilze mit hineinbeziehen. Und den Kaffee ist ja selbstverständlich nicht für den Geruch. Ja. Den Geruch ist ja sehr wichtig, dass es auch etwas kontrolliert wird. Aber sehen Sie nur, wo unsere Erfahrung und dann die Erfahrung mit den Disteln gibt uns ja einen anderen Einblick, was möglich wäre, in diese Windelprojekte aufzunehmen als Rohstoffe. Und meine Damen und Herren, so bauen wir ein Blue Economy Projekt auf. Dynamisch, systematisch, nein, chaotisch. Nur Chaos. Deine Website war fertig, Ayumi, heute Morgen. Welche Uhrzeit? 2 Uhr. 2 Uhr morgens. Ja, rechtzeitig. Du hattest ja noch ungefähr 10 Stunden gehabt. Eine Equipe, wo ist Alexander? Die ist auch hier. Und die sind jetzt am Stand. Alexander, eine große Equipe. Haben Sie das Bild gesehen? Diese 25 Leute, die alle schon zusammenarbeiten. Wir haben nie ein Budget gemacht. Wir haben kein Budget gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir tun es. Und nur wenn wir ein Budget gemacht hätten, dann würde ich hier heute nicht stehen, weil ich würde noch immer am Versuchen sein, Geld zu finden. Und deswegen sagen wir, tun. Wie viel ist der Wert, das schon reingegangen ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe das gestern auch schon mal durchgedacht, wie viel Kraft, Energie, Geld, Reise, was ist schon alles reingegangen? Sind wir schon über 3 Millionen Euro? Und niemand hat einen Scheck geschrieben. Das ist einfach organisiert. Warum? Weil wir, we are passionate. Wir reden mit dem Herzen. Das geht über Kind, Stadtentwicklung, Community. Und dann, Geld brauchen wir nicht darüber zu reden. Aber jetzt müssen wir reden. Weil jetzt geht es seriös weiter. Unser Ziel ist in Berlin, innerhalb von den nächsten Monaten 1.000 Kinder zu haben. 1.000 Eltern, 2.000 Eltern, vielleicht 3.000 Eltern. Aber einfach zu sagen, wir müssen so 10 kleine Genossenschaften aufbauen können. Mindestens, weil unser Ziel ist, innerhalb von 6 Monate, 8 Monate die erste Fabrik zu haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Kreuzberger Windelfabrik? Stellen Sie mal vor, und die Genossenschaft, die heißt Freie Fruchtegenossenschaft. Das lautet so, wie wir die Hippies sind. Aber vielleicht sind wir etwas Hippie. Und das war ja ganz interessant, wenn ich vor einem Monat war ich in Peru und dann hat man mich vorgestellt, dass das ist der Professor Pauli, das ist der Steve Jobs von Nachhaltigkeit. Und dann hat jetzt jemand aufgesprungen und gesagt, der ist nicht der Steve Jobs, der ist der Che Guevara von Nachhaltigkeit. Naja, habe ich mal gedacht, das ist vielleicht doch nicht die beste Referenz, weil ich schieße niemand tot und ich will auch nicht totgeschossen worden. Aber es ist ja wichtig, dass wir sehen, dass wir diese Kultur von Tun brauchen. Aber das Geschäftsmodell ist jetzt entwickelt, die Ideen sind da. Wir möchten sehr gerne, dass Sie reden mit Ayumi und ihrer Equipe, dass wir mal sehen, wie können wir die erste 1.000, 2.000, 3.000 Leute haben. Wir haben diese Crowdfunding-Campaign jetzt gestartet, weil jetzt muss ja endlich mal Ayumi etwas Geld verdienen. Künstlerinnen, die leben ja von viel, Luft und Wasser und Freude und so weiter. Aber wir glauben, jetzt müssen wir mal loskommen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, Berlin ist, wo wir zum ersten darüber reden, aber morgen bin ich in Paris, übermorgen in Rom, Mittwoch in Oslo, Donnerstag in Stockholm, Freitag bin ich in Edinburgh. Ich hoffe, dass wir innerhalb von einem Jahr 5 Städte in Europa mithaben in diesen Windel. Wir sind Guerilleros. Weil das Komische ist, wenn man Windel umsonst bekommt, dann klagt man nicht so viel. Das Klagen ist sehr beschränkt. Das heißt, das Klagen setzt sich um in einem Rat, wie das besser gehen könnte. Und wir wissen, wenn Sie das mal vorstellen würden an Procter & Gamble, dann bekommen Sie nie eine Antwort. Aber wenn Sie das an Ihre Kommunität mal vorstellen, dann bekommen Sie direkt eine Antwort. So, das ist, was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, aber die Zeit war etwas zu kurz. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Sie mal spüren, wo ist das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist für 1.000 Kinder 5 Millionen Euro. Und der Umsatz ist immediate and total. Weil die Leute, die anfangen mit dieses, die gehen nicht noch gleichzeitig mal Windel von Procter kaufen. Das heißt, das ist die meist, wenn man es nennt, disruptive. Es ist verdammt disruptive. Ja, vielleicht bin ich dann doch Che Guevara. Es ist sehr disruptive. Und deswegen ist es die Chance, dass wir eigentlich mit Gelder, Stoffströme, Bäume, Städte, Familien, Community, eigentlich dieses Chaos, das wir immer haben, können wir in Tausende von Geschäften entwickeln. Und wir haben keine Franchising-Idee, das muss nicht so sein und das ist Logo und Trademark. Nein, sie machen alles, was die Kreativität der Menschen soll jetzt endlich mal frei sein. Aber wir offen mit ihnen mitteilen, wie haben wir es überprüft und wie funktioniert das Geschäft. Und das ist das Wichtigste und das ist von mir aus für Sie, für Ihnen allen, Open Source. Danke.